Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So, meine Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Radio Solo, ohne dass wir da Fernsehen. Wir sind hier im Radio, also ganz unter uns. Wenn ihr mit mir reden wollt, heute Nacht wieder offene Sendung, offene Telefon-Talkshow. Ich sag die Nummer nochmal, 0800 5678 111. Kostet nichts. Und die Faxnummer, die ist so ähnlich, 0800 5678 111. Und 10. Was brennt euch auf den Nägeln? Oder was brennt dir auf den Nägeln, Christiane? 17 Jahre, die erste heute Nacht. Hi. Hi. Christiane, was ist los? Ja, mein Thema ist, ich habe jetzt keinen Namen, ich fange jetzt einfach mal an zu reden. Ja. Mein Thema ist, ich habe vor kurzem gemerkt, dass ich lesbisch bin, dass ich auf Mädchen stehe. Was hast du vor kurzem gemerkt? Ja. Wie merkt man denn sowas? Ich ekel mich vor Jungs. Du ekelst dich vor Jungs? Beim Sex, da spüre ich keine Erregung, sondern nur Ekel. Ja, hattest auch du ja schon? Kissen. Hattest du mehrere Freunde schon? Ja, mehrere. Und wie, hast du das jetzt erst kürzlich gemerkt? Warum nicht schon länger? Das, weil ich mich halt eben in ein Mädchen verliebt habe. Und ja. Ach so, das war so, dass du dich schon immer vor Jungs letztendlich geekelt hast, obwohl, ja, mit denen, obwohl du dich mit denen beschäftigt hast. Ja. Und jetzt hast du dich vor kurzem in ein Mädchen verliebt. Also verliebt bin ich nicht mehr, aber ich war verliebt und habe ich gemerkt, so. Bist du wohl lesbisch, wenn du dich vor Jungs ekelst und ein Mädchen verliebst? Hast du dich denn immer vor Jungs geekelt? Mit allen, mit denen du zu tun hattest? Ja. Warst du mal mit einem etwas länger zusammen? Das längste war, glaube ich, 6-7 Wochen. 6-7 Wochen. Hast du mit einem Jungen geschlafen auch, richtig? Ja. War auch nichts. War auch nichts. War absolut ekelhaft. Das Küssen auch, anfassen, ist alles nicht erledigt. Du hast es nur so gemacht, weil man es halt so macht. Genau. Weil das vielleicht auch meine Eltern von mir verlangt haben. Klar. Und mit dem Mädchen, ist da was gelaufen oder war das nur so eine platonische Fantasiegeschichte? Naja, sie war nicht lesbisch und ich habe sie auch gar nicht gesagt, dass ich irgendwie verliebt bin. Ach so. War halt eben befreundet und mehr auch nicht. Bis jetzt hatte ich noch nichts mit dem Mädchen. Aber so in den Gedanken und Sehnsüchten würdest du gerne schon. Ja, ja. Und du könntest ja auch Sex mit Mädchen vorstellen. Ja. Und dann wesentlich schöner vorstellen als mit einem Jungen. Ja, das hoffen wir. Also ich finde das eine völlig in Ordnung. Kannst du dir vorstellen, dass ich das so sehe? Jetzt müsstest du dann nur, wenn du jetzt neugierig geworden bist in dieser Richtung, halt auch mal auf die Pirsch gehen, ne? Und versuchen vielleicht ein Mädchen kennenzulernen, das du sehr nett findest und die das dann auch erwidern kann. Bei uns in der Stadt ist es unmöglich. Wir kommen aus einer ziemlich kleinen Stadt und da kennt jeder jeden und... Ja. Die größte Stadt ist Hannover, in Hannover war ich auch schon und da hat auch nichts geklappt. Ja, ja, das geht natürlich also nicht so schnell. Einmal hinfahren und schon ab die Posten, also darum geht's nicht. Wie groß ist denn eure Stadt? Wie viele Einwohner hat die? Das weiß ich nicht, wie viele Einwohner. Na, so ungefähr. Uff, das weiß ich auch nicht. Weißt du auch nicht. Aber ich sag dir, auch in der kleinsten, auch in der kleinsten Stadt gibt es Schwule und Lesben. Ich selbst komme ja auch aus einer sehr kleinen Stadt namens Gummersbach, wenn du vielleicht schon mal gehört hast. Und aus dieser Stadt kommt auch die Hella von Sinnen. Kennst du die? Ja, ja, die ist richtig cool. Ja, genau, wisst ihr. Wir beide kommen aus der Stadt und wir beide sind ja nun sexuell alles andere als normal. Also, vielleicht solltest du doch mal die Augen ganz weit aufhalten. Vielleicht läuft dir da doch jemand über den Weg. Na, glaub mir, Domian, das mache ich. Aber bis jetzt wenn alle Stricke reißen, ein guter Tipp an dich, so haben wir es auch gemacht, dann muss man irgendwann aus der kleinen Stadt weggehen. Wenn man da nicht so leben kann, wie man das gerne möchte. Was sind denn deine Zukunftspläne? Meine Zukunftspläne, um Behindertenpflegerin zu werden. Was? Was? Behindertenpflegerin. Ja. Was machst du im Moment? Im Moment bin ich auf der Berufsschule. Auf der Berufsschule, Ja, hast du darüber mal nachgedacht, vielleicht auch dann später mal in ein, zwei Jahren in eine größere Stadt zu ziehen? Nee. Noch nicht so ganz. Irgendwie habe ich auch Angst davor. Klar, muss ja auch nicht alles auf einmal sein. Jetzt finde ich erstmal wichtig, dass du für dich anfängst so eine Entscheidung oder auch so eine Überzeugung zu finden, dass das mit den Jungs nichts ist. Das war bisher nicht das Gelbe vom Ei. Ja. Und jetzt würde ich an deiner Stelle auch erstmal sehen, wie auch immer, ich weiß, dass es schwierig ist, mal diese Erfahrung mit einem Mädchen zu machen. Das heißt ja nicht, dass du jetzt für alle Zeit lesbisch bist. Du musst dich halt einfach ausprobieren. Darum geht es ja, ne? Ja, ich bin ein ziemlich zurückhaltender Typ und ziemlich schüchtern. Ehrlich? ich schaff's nie, irgendjemanden ansprechen, ich sag Hallo und dann sage ich, ja gut, dann gehe ich mal weiter so. Mhm. Ich bin ein ziemlich komischer Typ. Sag mal, noch eine Idee habe ich gerade. Wie viele Kilometer ist das von dir bis nach Hannover? 60, 70 Kilometer. Ja, ist natürlich weit. Ich weiß, dass es hier in Köln eine hervorragende Initiative gibt, einen Club, einen Verein von jungen Schwulen und jungen Lesben. Mhm. Das müsste man mal rauszukriegen versuchen, ob es das vielleicht in Hannover auch gibt. Das wäre zumindest mal ein Anlaufpunkt für dich. Ja. Wie machen wir das? Meinst du, das kriegst du selbst irgendwie raus? Glaube ich nicht. Weiß ich nicht. Wir machen uns Gedanken und wir rufen dich nochmal an. Ja. Dann wird mein Psychologe dir vielleicht einen Tipp geben, wie man das rauskriegt. Ansonsten könntest du mal was machen hier, eine kleine Anzeige für mich. Bitte? Christiane sucht ein Mädchen, meldet euch mal. Ja, das können wir auch mal so machen, aber vielleicht wird das nicht so erfolgreich. Also wir gehen mal in uns und wir werden dir vielleicht irgendwas Schlaues noch raustüfteln. Ja, und das wäre dich super. Dann nochmal anrufen. Bis wann können wir dich heute Nacht noch anrufen? Ach, die ganze Nacht. Ich halte noch mein Handy an. Okay, alles klar, Christiane. Okay. Alles Gute, tschüss. Vielen, vielen Dank. Ja, tschüss. Tschüss. So, jetzt geht's weiter mit Thomas. Ich denke gerade nur über die Christiane nach, wie man ihr vielleicht helfen könnte. Gibt's bestimmt in Hannover auch. Also ihr Lieben, wenn irgendjemand zuhört und vielleicht so eine Gruppe kennt in Hannover, ruft doch mal kurz an, dann können wir die Telefonnummer weitergeben, falls wir sie selbst nicht rauskriegen. Thomas, 20 Jahre. Ja, hi Domian, wie geht's dir? Gut, eigentlich. Ich bin heute ein bisschen müde, ich habe schlecht geschlafen. Aha, ist aber schade, dass man dich jetzt nicht im Fernsehen sieht. Ich bin sehr froh, weil ich ein bisschen verpennt aussehe heute. Ich würde mich nicht stören, einer deiner größten Fans macht es nicht aus, wie du aussiehst. Ach, ihr seid wunderbar. Thomas, um was geht's? Ich möchte mit dir über mein verrücktes Hobby reden. Hast du ein verrücktes Hobby? Ja, ich bin ein Talktourist. Ein was? Ein Talktourist. Ein Talktourist. Genau. Das heißt, dann habe ich dich... Ja, klar, du bist in den Talkshows von den Nachmittagstalkern. Ganz genau. Da habe ich dich hundertprozentig schon mal gesehen. Gehe ich von aus. Ja, weil ich ja nachts immer diese Sendung gucke. Ja, die werden ja nachts mal wiederholt. Eben, ne? Drum. Ja, nachmittags gucke ich das nicht. Aber nachts zapp ich durch die Welt, durch die Fernsehwelt und sehe mir das an. Aha. Wo warst du denn schon überall? Bei Arabella, bei Andreas Türk, bei Herbel Schäfer bin ich sehr, sehr oft, weil ich da eigentlich schon Stammkunde bin. Bei Schäfer bist du sehr, sehr oft. Also, und zwar schon fast alle Talkshows gehen. Außer Hans Meiser, weil der mal live sendet. Und bei dem darf man halt nicht, wenn man schon in mehreren Talkshows gewesen ist, da nochmal reinkommen. Ja, der Hans ist sehr streng da. Was ja eigentlich. Der schmeißt die Leute dann auch raus. Was auch richtig. Das möchte ich mir eigentlich nicht verschärfen. Ja. So, erzählst du denn den Kollegen immer die Wahrheit oder denkst du dir Geschichten aus? Nein, das ist alles. Deshalb ist immer das wegen dem. Ich gehe immer wegen dem gleichen Thema dahin. Also, nämlich? Das ist halt immer, weil ich noch ein anderes verrücktes Hobby habe, da ich als Star- und Promi-Jäger bin, in meiner Freizeit halt auf After-Show-Partys und so bin. Mhm. Und immer das gleiche Thema. Zum Beispiel gestern war ich der Bärbel Schäfer gewesen, da war ja das Thema du und deine Stars, du nervst total. Mhm. Und da waren halt auch die dritte Generation und so eingeladen, die mich dann auch schon kannten und so. Mhm. Und dann sag ich mal, ich würde mich niemals da hinsetzen, um über private, intime Sachen zu reden. Mhm. Also halt mal fest, es gibt ja auch so Talkshow-Touristen, die sich immer Geschichten ausdenken und die Moderatoren und das Publikum belügen. So eine bist du nicht. Das mache ich nicht. Das machst du nicht. Du redest immer zum selben Thema und die laden dich dann auch immer ein, die Kollegen. Ganz genau. Ja, die machen das auch meistens so, dass die selber auf mich zurückkommen. Wenn die bei Arabella hat mich eine Redaktion gesehen, zum Beispiel die Nicole-Redaktion, die hat mich gestern angerufen und die haben mich da halt gesehen und die möchten mich jetzt dann auch noch vor Weihnachten bei sich in so eine Überraschungssendung einladen. So, und was erzählst du denn da so immer? Was kannst du denn aus dem Nähkästchen plaudern? Was ich erzähle, wen ich schon alles an Prominenten getroffen habe. Wen hast du denn alles getroffen? Backstreet Boys, Colin Zack, Touché, also alles, was Boygroups sind. Echt? Ja, getroffen ist ja ein großes Wort, ne? Wie getroffen? Hast du die mal kurz gesehen? Ja, vor kurzem war zum Beispiel The Dome in Köln gewesen. Ja, da geht man dann auf die Party hin oder meistens ins Konzert. Und meistens nach dem Konzert versucht man dann das Hotel rauszubekommen, was mir dann meistens auch immer gelingt. Mhm. Und man geht dann im Hotel, ruft dann über Handy halt, reserviert man sich einen Tisch, ja. Und dann ist man drin und dann fotografiert man sich mit den Stars. So einfach geht das? Man reserviert dann einen Tisch? Sag mal so, es geht nicht einfach. Ich bin halt 20, ich sag mal so, bei mir ist halt so, bei mir fällt es nicht auf, dass ich jetzt von denen irgendwie Fan oder begeistert von denen bin, da ich ja auch ein Junge bin. Und ich sag mal so, wenn jetzt ein 13-, 14-jähriges Mädchen anrufen würde und sagen würde, reserviert sich einen Tisch und das ist dann schon ein bisschen... So, pass auf, ich spiele mir eben durch. Backstreet Boys sind in Köln im Hyatt, nehmen wir mal an, oder im Maritim Hotel. Ja. Und du buchst auch ein Zimmer oder einen Tisch und sitzt dann... Das mache ich auch manchmal, ja, aber das machen wir dann mit mehreren Leuten, weil ich sag mal so, ich möchte nicht gerne alleine 500 Mark für eine Nacht bezahlen, das ist dann schon ein bisschen... Ist klar, aber also du sagst, du reservierst einen Tisch, wann weißt du denn, wann die Stars wo essen? Ja, da weißt du das? Ich habe große Freundeskreis auch in Köln und so, die Leute, die da auch im Hotel arbeiten, mit denen haben wir schon Freundschaft geschlossen, halt mit einem großen Bekanntenkreis. Gut, jetzt stellen wir uns vor, du sitzt dann neben den Backstreet Boys an einem Tisch in einem großen Hotel in Köln. Ja, was passiert dann? Was passiert dann? Gehst du dann noch dahin und quatscht die an? Lass die erstmal in Ruhe essen, weil ich habe ein bisschen Respekt vor denen. Ich lass den in Ruhe essen, wenn die ihn aufgegessen haben, wenn die aufstehen, frage ich dann, ob ich ein Autogramm haben kann, ob ich den Fotos machen kann und Fotos von denen machen kann. Dann kommt man halt ins Gespräch, ganz einfach. Und die haben sich noch nicht so, also es hat noch keiner so genervt reagiert. Nein, ich sag mal so, das ist doch deren ihr Job, dass die den, deren Fan Autogramme geben müssen und Fotos zu machen müssen. Es würde keiner im Hotel sagen, nee, jetzt geh weg oder lass uns in Ruhe. Ist klar, aber gerade in so einem Nobelhotel wollen die vielleicht manchmal auch unter sich sein und nicht ständig angequatscht werden. Aber ja, ich sag mal so, meistens merkt man schon, dass die irgendwie genervt sind oder so, aber dann hat man halt Respekt davon. Was war denn das dollste Erlebnis mit gibt es ein Erlebnis mit einem Star, wo du sagst, oh, da hast du mir wirklich die Schuhe ausgezogen? Das geilste Erlebnis war, ich bin 1997 in Amsterdam gefahren, weil da ja Colin Deck gewohnt haben und der Benjamin Boyce, der wohnt jetzt auch in Köln, ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja klar, kenne ich den. Ich wusste aber nicht, dass der in Köln wohnt. Ja, der ist nach Köln gezogen, weil die Diva-Moderatorin Alex Bechtel auch in Köln wohnt. Ah ja. Und da bin ich nach Amsterdam gefahren und habe halt 8 Stunden bei Benjamin Boyce vor der Tür gewartet und da hat er mir von sich persönlich eine Jacke geschenkt. Nein. Das ist auch so eine Geschichte, die quer durch Deutschland geht unter den ganzen Mädels, Cordings, Ex-Fans, die wissen, dass der Thomas aus Duisburg halt die Jacke bekommen hat und da habe ich dann manchmal auch blöde Briefe bekommen, naja und so weiter und so fort. Aber bist du schwul? Ist das so richtig? Nee, aber ich frage mich dann, das könnte ja sein, dass... Ich sage immer so, in erster Linie bin ich ein Mann, ob ich jetzt mit einem Mann ins Bett gehe oder mit einer Frau, mein Privatleben. Ja, will dir auch nicht zu nahe treten, aber es klingt ja auch so ein bisschen, als wärst du auch wirklich, würdest du dir auch ein bisschen anhimmeln und ein bisschen verknallt, wärst du ein bisschen verknallt in die Jungs. Ist ja nicht schlimm, du weißt ja. Was heißt verknallt? Ich sag mal, so sind im Endeffekt normale Jungs und Menschen wie du und ich und nur weil die jetzt einen gewissen Bekanntheitsgrad haben, die machen ihren Job wie jeder andere auch. Gut, das ist schön gesagt, ja. Dennoch hätte es ja natürlich sein können. Warum überhaupt machst du das? Ja, das hat sich so vor 3 Jahren ergeben. Ich war mal auf einem Konzert von Colin Deck gewesen, da kannte ich noch keinen Arsch, da waren die mal auf Disco-Tour gewesen und da hätte ich nicht gedacht, dass man so leicht an solche Leute, die im Rampenlicht nicht rankommen kann. Man sagt ja mal, nee, die werden abgeschirmt und das stimmt gar nicht. Ja, wenn man sich nett korrekt mit denen unterhält, dann kommt man ganz nah an die ran. So, jetzt stellt sich natürlich die Frage für den schlauen Zuhörer, was letztendlich hat der Thomas davon? Du bist einer von vielen. Genau sagen. Ich besitze bei mir 9.800 Fotos und ich möchte dieses Jahr noch, in diesem Jahrhundert, hier die Jahrtausend noch meine 10.000 Fotos vollkriegen. Also ich möchte gerne ins Guinness-Buch der Rekorde kommen. Erwartest du dir denn auch irgendwelche Vorteile, dass du vielleicht doch mal noch näher in Kontakt mit so jemandem kommst und vielleicht auch das profitieren kannst von dessen Ruhm und Reichtum? Ich selber möchte gerne auch berühmt werden, so ist das nicht. Möchtest du? Ja, wenn ich dir einen Tipp geben kann, weil ich denke mal, du kennst ja nicht alle deine Hörer, die dich anrufen, wie die aussehen, das interessiert dich bestimmt auch. Guck morgen früh um 11 Uhr Jörg Pilawa, da bin ich nämlich zu sehen. Da penne ich morgen früh um 11 Uhr, das geht das leider nicht. Schade, das ist schlecht. Also du möchtest auch reich und berühmt werden? Ja, eigentlich schon. Warum? Was heißt reich? Nicht unbedingt, aber gerne einen gewissen Bekanntheitsgrad. Weil ich finde es toll, weil wenn ich Fans hätte oder bekannt wäre, würde ich gerne meinen Fans Autogramme geben und mit den Fotos machen. Aber dann musst du halt erstmal was für leisten, ne? Das stimmt, singen kann ich nicht oder was auch immer. Aber ich denke mal ein Soapstar oder so. Hast du denn da schon, wie siehst du denn aus? Siehst du gut aus? Ich erkenne mich gut aus, ja doch. Ja. Schade, dass ich das morgen nicht gucken kann, um das selbst zu beurteilen. Ja, aber dass wir kein Bildtelefon haben oder so. Ja, genau, ganz genau. Was machst du denn überhaupt? Bist du Schüler oder Auszubildende? Nee, ich bin beruflich. Ich arbeite bei einer großen Fastfood-Kette, die du sicher auch kennst. Ha! Ich glaube, ich weiß sie. Aber es gibt ja nur 2 davon, ne, wenn man so richtig überlegt. Was machst du da? Da arbeite ich, ja. Verkaufst du? Ja. Ja, also hast du auch sehr viel Menschenkontakt. Dann wirst du wahrscheinlich... Ja, da kommen auch manchmal gewisse bekannte Leute hin, so sehr, dann ist das oder so. Aber dann darf man da nicht so hingehen und mit Autogrammen und so. Und meine ganzen Arbeitskolleginnen, wenn dann da ist, die laufen dann alle mit serviert mit. Und dann sage ich denen, dass das peinlich ist, obwohl ich ja selber im Privaten nicht viel besser bin. Mhm. Wirst du denn da auch schon angesprochen, wenn du so oft in Talkshows bist? Wird man dich da auch schon... ja, auf der Arbeit, also die nennen mich schon gar nicht mehr Thomas, die nennen mich Talkstar oder Talktourist und so. Gut, aber mach dir nichts vor, das ist natürlich bald vorbei. Ne? Irgendwann bist du ausgelutscht und dann wird dich niemand mehr einladen. Wenn du in irgendeiner Weise eine Karriere machen willst, dann musst du dir schon was ausdenken und auch auf eine Leistung aufbauen. Ne? Ja, aber ich sag mal, nur einfach die meisten, die Karriere machen oder so, die jetzt gewisse Leute, die gar nicht singen können, die schaffen es trotzdem. Es gibt ja so viele Leute in Deutschland, die gar nicht singen können und das stimmt. Trotzdem schaffen. Hast du auch wieder recht. Aber da musst du wiederum in diese Kreise geraten, ne? Dass du deinen Mund auf und zu machen darfst. Aber ich sag mal so, jeder Mensch hat meiner Meinung nach ein Hobby und ich meine, meins ist vielleicht ein bisschen verrückt und auch ziemlich teuer, aber ich denke mal, das ist mein Hobby und ich stehe dazu und mir ist egal, was eigentlich andere davon halten. Jetzt hast du ja eine ganze Menge Erfahrung schon mit den Talk-Kollegen gemacht. Ja. Wer war denn... Du würdest fragen, wer die netteste oder... Ja, genau. Du bist ja ein Profi. Ich kann ganz genau sagen, Bärbel Schäfer ist die geilste. Ist es wahr? Ja, ganz genau. Wie findest du die? Die geilste, die natürlichste und überhaupt, also ich bin auch nicht jetzt immer, wenn ich meistens als Talk-Gast bin, dann mache ich das auch meistens so, dass ich mir für 5, 6 Themen immer so als Zuschauer dann direkt meine Tickets reserviere. Aha. Weil ich bin auch sehr oft dann privat so als Zuschauer da und danach der Show, dann rede ich und halte ich mich mit ihr und sie weiß auch schon, dass ich Thomas bin. Mhm. Ich habe bei der NDR-Talkshow, voriges Jahr, oder im Januar war das, habe ich den Jörg Pilawa persönlich und privat kennengelernt, weil wir beide eingeladen waren, ne? Ja. Und den fand ich wirklich sehr nett, ein sehr, sehr netter Mann war das. Ja, der ist nett, der kriegt immer knackig hinaus. Ha, Thomas! Ja. Wo du hinguckst. Ich meine, ja, dir geht es nur um den Menschen. Weil du musst mal so bedenken, wenn man die Leute im Fernsehen sieht, die sehen relativ klein aus. Und wenn die vor dir stehen, sind sie 1,80 oder 1,90. Jörg ist ein strammer Bursche. Und genau wie Andreas Türk. Ist ja, auch Andreas Türk auch, ja. Also, Thomas, wir unterhalten uns jetzt nicht weiter über die Männer. Du hast mir jetzt ein bisschen erzählt von deinem Hobby. Ich mal sagen. Ja, wenn wir uns mal über den Weg laufen, mach dich bitte bemerkbar. Mach ich. Damit, ich habe noch eine Frage. Ja. Ich habe mehrere Zeitungsartikel, weil ich wegen meiner Hobbys und meinen Talkshows und so immer in der Zeitung stehe, auch in Bildzeitung und so. Ja? Kann ich dir die Zeitungsartikel gerne mal zuschicken? Ja, bitte, mach es. Mhm. Werde ich tun. Adresse ist klar. Ja, die kenne ich schon. Die kennst du, ja, schick es mal bitte, dann kann ich mir ein Bild machen und vielleicht kommen wir irgendwann nochmal in Kontakt. Okay, dann habe ich noch eine Frage. Autogramme bräuchte ich noch, dann möchte ich noch deine beste Freundin Hella von Sinnen grüßen. Ja. Ich hoffe, sie hört zu. Ich weiß nicht, ob sie, da wir kein Fernsehen heute dabei haben, ob sie zuhört. Sie hat ein Radio, denke ich mal. Ja, sie ist sehr, sehr treu. Also, liebe Hella und liebe Conny, wenn ihr zuhört, auch von mir schöne Grüße. Also, du warst vor kurzem in Nerf gewesen, ne? Ja. Ah, und da wollte ich hin, aber habe ich leider nicht geschafft. Das hätten wir beide mit Sicherheit auch ein Foto gemacht. Wir sind aber in Gladbeck irgendwie nächstes Jahr nochmal. Aha. Ich glaube am 5. April. Aber das musst du noch irgendwie rauskriegen. Das ist bei mir in der Nähe. Ja, Thomas, alles Gute. Autogramm möchte ich noch. Ja, schreib das, wie machen wir das? Wir rufen dich gleich nochmal an wegen deiner Adresse und dann kriegst du eins. Okay, in Ordnung. Tschüss, Thomas. Wünsche dir alles Gute, ja? Tschüss. Gut. Ciao. Tschüss. Tobi, 23. Ja, hallo Domian. Hallo Tobi. Es tut mir jetzt vielleicht leid, wenn ich dir deine gute Laune verderben muss, aber mein Thema ist nicht ganz so erheiternd wie von dem... Mein Vorredner, ja? Es geht um folgendes Thema. Ich war bis vor knapp 6 Wochen mit einer Frau zusammen. 3,5 Jahre waren wir zusammen. Mhm. Und es ging so, wir hatten uns einen schönen Tag gemacht, sonntags. Wir haben eingekauft, wir waren bummeln, wir waren im Kino. Wir hatten abends einen wunderschönen Sex. Und dann hat sie mir nach dem Sex erklärt, beziehungsweise ist sie in Tränen ausgebrochen und hat mir dann nahegelegt, dass sie einen neuen Liebhaber hat. Mhm. Schon seit knapp 4 Monaten. Seit 4 Monaten schon? Ja, und dann haben wir uns also in einem sehr heftigen Streit haben uns dann getrennt, weil ich bin wirklich total ausgerastet und bin dann, also etwas über eine Woche später bin ich dann zu meinem Hausarzt. Hab einen AIDS-Test machen lassen und habe jetzt letzte Woche Dienstag erfahren, dass dieser HIV-Test positiv ist. Und der Typ, mit dem meine neue Freundin, also meine Ex-Freundin was hatte, der ist bisexuell und ich habe mich ein bisschen über den umgehört. Also er scheint wohl so ein Wald- und Wiesen-Popper zu sein, wie man so schön sagt. Mhm. Und ich rechne gerade, die war damals seit 4 Monaten mit dem schon zusammen. Ja, ja. Ihr seid jetzt 6 Wochen auseinander. Ja, etwas über 6 Wochen. Mhm. Kann dann natürlich hinkommen, ja. Ja, sicher. Mhm. Weil ich habe, also ich mache auch für mich persönlich, mache ich regelmäßig AIDS-Tests, weil ich habe, gesundheitlich bin ich hin und wieder, werde ich mal operiert so, am Knie oder an der Leiste oder so. Und deswegen, allein aus den Gründen, gehe ich schon regelmäßig zum AIDS-Test. Und ich habe also vor... Wieso wirst du ständig irgendwie an der Leiste operiert? Ja, weil ich Probleme habe mit dem Knie. Ich habe also ein Bein von mir, das ist kürzer als das andere. Mhm. Und dadurch habe ich ständig Probleme mit dem Knie. Und da bin ich auch schon mal an der Leiste operiert worden, unter anderem. Hast du denn mit ihr jetzt darüber gesprochen? Noch nicht, nein. Du bist ja... Du und alle, die zuhören, sind die Ersten, die das erfahren. Mhm. Ist das der erste AIDS-Test gewesen? Also für mich? Nein, jetzt das Resultat ist... Seitdem war das der erste, ja, aber... Man macht ja mehrere ja, Tests. Ja, aber mein Hausarzt hat gesagt, ich müsste wohl noch 1 oder 2 Monate warten, bis, weil wenn das wirklich HIV sein sollte, muss dann halt, müssen sich diese, wie heißt das, diese Viren, die müssen sich dann, wenn die sich dann noch weiter, so weiter vermehrt haben, dann... Also man macht, um sicher zu gehen, immer mehrere Tests. Ja, klar, das ist auch, aber das erste Ergebnis war doch schon sehr niederschmetternd. Also es besteht jetzt durchaus noch eine berechtigte Hoffnung, dass es doch nicht so ist, wie du vielleicht das annimmst. Bist du denn in dieser ganzen Zeit, hast du mit sonst nie Nein, mit keinem anderen geschlafen? Also ich bin, wie man so schön sagt, treu doof. Ich bin also, ich habe die für die Frau alles getan. Ich habe also, ich habe meinen gesamten Freundeskreis aufgegeben. Ich habe, wenn sie am Wochenende irgendwo hin wollte, egal ob ich arbeiten musste vorher oder nicht, ich habe... Und wenn du schon Tests vorher gemacht hast, ist es ja definitiv klar, dass du es dir von deiner Ex-Freundin geholt hast, ne? Ja, ganz definitiv, ne? Ja, ich habe keine Zweitbeziehung, ich bin auch nicht irgendwie heroinsüchtig. Mhm, Was geht denn da jetzt? Ich versuche mich gerade eben in dich hineinzuversetzen, ja. auch wenn es noch nicht hundertprozentig klar ist. Aber du denkst ja jetzt, es ist hundertprozentig klar. Was geht da in dir vor? Ja, das... Was denkst du über die Frau? Mit der warst du 3,5 Jahre zusammen. Ich weiß es nicht. Ich liebe sie irgendwo noch im tiefsten Innern, weil es kam halt so total überraschend. Ich war total unvorbereitet und sie behandelt mich jetzt also auch, wenn wir uns irgendwo begegnen. Ich bin also Luft, wenn wir können im gleichen Raum sitzen und ich bin einfach nur Luft. Mhm. Ich meine, es ist schon schlimm genug, dass sie dich 4 Monate betrogen hat. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich ihr sagen soll oder nicht. Ja, natürlich muss es ihr sagen. Ja, aber sie wird es mir nicht glauben. Sie wird mich dann auslachen und wird dann sowieso nur sagen, ja, das ist, du willst mich jetzt wieder nur runterziehen, du willst mich fertig machen. Gut, dann warte so lange, bis die nächsten Tests auch gemacht werden und kannst es ihr schwarz auf weiß vorlegen. Ja, stimmt schon. Aber was... Ich meine, sie trägt ganz große Schuld. Außerdem kann sie selbst infiziert sein. Ja, sicher. Ja, sie ist vermutlich infiziert. Ja, ich habe... Ja, sie ist infiziert, das rede ich. Nicht geschlafen. Ja, eben, ich finde es unglaublich. Also vor allem auf die Frage, also als wir an dem Abend, wo sie mir das erzählt hat, da habe ich sie gefragt, ich so, hast du wenigstens mit Kondom mit ihm geschlafen? Mhm. Da sagte sie zu mir, nee, du weißt doch ganz genau, mit Kondom macht es mir keinen Spaß. Mhm, das hat sie gesagt. Und schon, ja. Mhm. Also da, mir fiel die Farbe aus dem Gesicht. Mhm. Ich habe hier gesessen, ich wäre am liebsten sofort aus dem Fenster gesprungen. So. Was für eine Schlampe. Mensch, ja. Tut mir leid, ja. Ja. Es ist so. Und du sagst jetzt, dass du sie immer noch liebst? Ich liebe sie wirklich noch. Ich wenn sie jetzt reinkommen würde und würde sagen, Tobi, nimm mich zurück, ich würde sie sogar nehmen. Weil kann ich nicht verstehen, wenn einem so etwas angetan wurde, was dir vermutlich angetan worden ist, verstehe ich nicht. Ja, es ist halt, Liebe macht blind und ich meine, ich bin 23. Mhm. Und sie war wirklich meine erste Frau. Also, sie hat mich entjungfert und... Mhm. Pass auf, Tobi, jetzt warten... Das war eine super Beziehung. Mhm. Jetzt warten wir erstmal die nächsten Ergebnisse ab. Und ich will dir da nicht so sehr viel Hoffnung machen, aber ich habe schon so viele Fälle gehört, wo sich das Ergebnis dann wieder umgekehrt hat. Mhm. Und selbst wenn es sich bewahrheitet, ist das heutzutage nicht gleich das Todesurteil. Ja, klar, aber ich muss doch... Ich kann überhaupt nicht mehr frei leben. Ich kann nicht mehr auf irgendwelche Partys gehen und... Doch, das kannst du alles. Ich muss immer Angst haben, wenn ich mich verletze oder so, dass ich dann noch Dritte in Mitleidenschaft ziehe. Ja. Und sobald ich... Und aber sobald du kannst erstmal ganz normal weiterleben. Domian, du kennst das doch in der heutigen Gesellschaft, wenn man sagt, ich bin HIV-positiv. Mhm. Aber soweit ist es noch nicht. Ja, aber... Ich möchte dich bitten, dass du mich nochmal anrufst, wenn die nächsten Tests vorliegen. Ja. Und dann reden wir nochmal weiter. Ja. Ja, können wir das so machen? Ganz definitiv verabredet jetzt. Sicher, klar. Okay, Tobi. Ich erinnere mich hundertprozentig an dich. Tobi, aus welcher Stadt? Aus Wesel. Aus Wesel. Ja, und ich hoffe, von dir zu hören. Also, ich wollte dir auch nochmal sagen, ich bin ein Riesenbewunderer deiner Sendung und also, dass du das alles so wegsteckst, so, was dir die Leute teilweise erzählen, also, echt dickes Lob von mir. Wirklich. Und ich bin echt froh darüber, dass es so Leute wie dich gibt. Und ich will wieder von dir hören. Ja. Ehrenwort? Ehrenwort. Okay. Tschüss, Tobi. Tschüss. Tschüss. 1.23 Uhr ist Radio 1 live mit der Telefon-Talkshow Domian. Das sei mal zwischendurch gesagt. Und hier ist Agnes. Agnes ist 50 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo? Ja? Ja, hallo Agnes, ich höre dich. Ja, hallo, mit Agnes Friedrich. Ich wollte sagen, er hat mir erst am Montag, hat es mir mal imponiert, die junge Frau, 28 Jahre, die auch erst bei dir dran war. Ja. Dass sie Krebs hatte und meines Erachtens gibt sie zu schnell auf. Voriges Jahr im April ist bei mir auch Krebs festgestellt worden. Die haben mich operiert, die haben ihre Probe entnommen und haben die mich operiert und dann haben sie mir quasi den Bauch zugemacht und war hoffnungslos. Ich habe nicht aufgegeben, ich bin zum Klinikum gegangen. Da haben sie mich in Aachen und dann haben die mir dann gesagt, erstmal untersucht, von wo der Tumor kommen könnte, weil das war unerklärlich. Das war ein Tumor, die hatte keine Herd. Mhm. Das war ganz problematisch, weil auf einem kleinen Becken sitzt mein Tumor. Und dann haben sie mich doch operiert. Dann haben sie mich 10 Minuten lang Bestrahlung gegeben, während Operation. Mhm. Und haben sie mich wieder quasi danach nach Hause geschickt. Mhm. Ja, ich bin dann krank geblieben zu Hause, ich war schlapp und alles und so. Und dann bin ich wieder arbeiten gegangen und dann muss ich auf Kontrolle zurück und dann stellt sich fest, der Tumor war zurückgekommen. Mhm. Am 1. April dieses Jahr. Ja. Ich bin wieder dann im Klinikum gekommen und dann haben meine älteste Sohn Jürgen, da war dabei. Und da haben sie zu meinem Sohn gesagt, das ist hoffnungslos mit ihrer Mutter, die ist nicht mehr zu helfen. Mhm. Und dann bin ich fast ausgerastet. Dann habe ich gesagt, ja, ich habe alles verloren, denn ich gebe nicht auf. Aber was haben die denn da, wie haben die dich denn untersucht, um dieses sagen zu können? Ich sehe alle 3 Monate unter CT. Mhm. Und was haben die da festgestellt? Dann haben die wieder festgestellt, dass der Tumor wieder zurückgekommen ist am kleinen Becken. Und die kriegen das einfach nicht weg, so wie sie mir gesagt haben. Aber es war, in Anführungszeichen, nur ein Tumor. Ein Tumor. Und daraufhin haben die gesagt, die Mutter ist nicht mehr zu retten? Ja. Mhm. Haben die knallhart zu meinem Sohn gesagt. Mhm. Was ist dann weiter passiert? Und dann bin ich ja irgendwie fast ausgerastet. Ja. Und dann habe ich gesagt, ich gebe nicht auf. Ja. Mhm. Das würden viele Leute sagen und, es wäre hoffnungslos. Da habe ich gesagt, ich bestehe darauf, ein Konsul mit den Chirurgen, mhm, die mir vorgestern operiert haben. Mhm. Ja, und dann bin ich dann da auch im Klinikum da angekommen. Erstmal wirst du von Höckchen nach Höckchen geschickt. Und dann habe ich dann zufällig den Arzt noch getroffen, der mir vorgesagt, dabei war beim Operation, ich habe mit dem sofort am Schlüsselchen genommen, mhm, sag, helf mich. Mhm. Und dann hat er gesagt, ja mal ruhig und so, und dann haben wir nachgeguckt, dann habe ich nicht gesagt, dass der Arzt oben auf der Onkologie gesagt hatte, sie sind nicht mehr zu helfen, mhm, habe ich bewusst nicht gesagt. Mhm. Was hat er denn dann zu dir gesagt? Der hat einen Oberarzt dabei geholt, einen Chefarzt dazu geholt, und dann haben die alles nachgeguckt, haben gesagt, ja, wir können sie nochmal operieren, aber es kann sein, wir müssen was vom Darm wegnehmen. Sie wissen, mhm, mir egal. Ich habe, mhm, Darm genug, nehmen sie was vom Darm weg. Mhm. Bist du operiert worden? Ich bin operiert worden. Wie geht's dir heute? Mir geht es super. Ich bin tumorfrei. Du bist tumorfrei. Das heißt, wenn man auf den ersten ärztlichen Rat oder auf die erste Diagnose gehört hätte, hättest du dich aufgegeben. Und es wäre nichts passiert. Wenn ich aufgegeben hätte, wäre ich tot gewesen. Bist du tot gewesen. Es wäre immer weiter gewuchert. Dann hast weißt du eigentlich, Sohn? Ich will dir mal sagen, ja, du hast es gerade so eingeleitet, du wolltest der Zuhörerin Mut machen. Richtig. Das ist sehr nett von dir und sehr richtig. Ja. Aber man kann natürlich, jede Krankheitsgeschichte ist anders und individuell. Genau. Ich hatte schon den Eindruck, dass sie alles abgeklopft hatte. Mhm. Sie hat ja schon Chemotherapien hinter sich, hat eine ja, Chemotherapie abgebrochen. Ja. Dennoch hast du natürlich recht, dass gerade bei diesen schwersten Erkrankungen die Einstellung ungeheuer wichtig ist. Ja, genau. Aber ich war in dem Fall doch davon überzeugt, dass dass wahrscheinlich doch nicht mehr viel zu machen ist. Also, ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Mir haben sich ja auch gesagt, mein Tumor lag gegen den Hauptschlagadern, mein Bein wurde immer dicker und dicker, da konnte ich nicht mehr laufen und so. Ich habe einen tollen Beruf, ich mache das so gerne. Was machst du vom Beruf? Ich bin Betreuerin bei Schwerstbehinderten. Ah ja. Mhm. Und das ist ganz tolle Arbeit, ich liebe diese Arbeit. Mhm. Dann habe ich vor 2,5 Jahren habe ich noch ein Töchterchen bekommen. Vor 2,5 Jahren? Mit 47,5? Ja. Das ist ja toll. Glückwunsch. Ja, aber ich habe es nicht selbst bekommen. Leider nicht. Aber das ist von meiner Schwester. Meine Schwester ist mit ihrem Mann tödlich verunglückt mit dem Auto. Ach so, ich verstehe. Mhm. Dann habe ich das auch noch, bin ich das auch hier am Großziehen. Mhm. Also, und dann kam das noch dazu und habe gesagt, du darfst nicht sterben. Ja, klar. Du musst weiterleben. Ja. Du hast 3 Kinder, du musst weiterleben. Ja, du trägst eine große Verantwortung. Genau. Ja. Also eine schöne Geschichte. Ich freue mich auch immer, wenn man so positive Krankheitsgeschichten hier erzählt. Ja. Und das macht natürlich Leuten Mut, die jetzt zuhören, die schwer krank sind, die halt auch dann sowas mal mitkriegen, wie du es jetzt erzählt hast. Ja. Ich freue mich sehr, dass es dir gut geht. Ja. Und vor allen Dingen will ich auch die Zuschauer sagen, wenn sie sowas haben, geh zu einem guten Arzt und lass dir Mistelkur verschreiben. Mhm. Das ist eine Mistelkur, die wird gespritzt. Mhm. Und war eine sehr gute Ärztin und die hat mir auch sofort gesagt, spritzen Sie Mistel. Ja, und glauben Sie daran. Und die meisten Ärzte sagen auch, das ist ja Schulmedizin. Du musst an dir selber glauben. Du musst einfach sagen, das hilft genau. dir. Genau. Und man muss vor allen Dingen auch mehrere Ärzte aufsuchen. Ne? Genau. Das ist ganz wichtig, finde ich. Ne? Glaub nicht gleich der Erste. So ist es. Glaub nicht gleich der Erste. Agnes, schön, dass du gesund bist. Ja, danke. Bist eine tolle Frau und alles Gute weiterhin. Ja, krieg ein Autogramm von dir. Christo, wir rufen dich nochmal an, um deine Adresse aufzuschreiben. Ah, danke. Tschüss. Alles Gute. Ja, danke, tschüss. So, mein Gott, jetzt haben wir die Hälfte der Sendung schon rum. Ist das zu glauben? Jetzt haben wir 1 Uhr 29 und 33 Sekunden und wir machen jetzt eine kleine Pause. 1.30 Uhr und nein, auf die Sekunde 1.31 Uhr jetzt. Hier ist Radio 1 Live mit der Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht haben wir kein festes Thema, sondern ihr könnt euch bei mir melden, wenn ihr mit mir reden wollt, über welches Thema auch immer. Was wolltet ihr schon immer mal loswerden? Was brennt euch auf den Nägeln? 0800 567 8111, das ist unsere Telefonnummer, kostenfrei. Es geht weiter mit Petra und Petra ist 29 Jahre alt. Morgen. Ja. Hi. Hi Petra, was ist dein Thema? Mein Thema ist, ich bin nicht Raucherin. Ach, das ist ja spektakulär. Ja, seit 3 Wochen. Ich finde das völlig spektakulär. Seit 3 Wochen? Ja. Jetzt sitzen alle Raucher vor den Radios und denken, Mann, wie hat die Petra das bloß geschafft? Ja, die hat einfach irgendwann gesagt, das ist die letzte Zigarette. So eine starke Frau bist du? Ich finde gar nicht, dass das so furchtbar stark ist. Und von heute auf morgen war es dann, war ein Schluss? Ja, also wie? Wirklich im wahrsten Sinne von heute auf morgen. Nämlich, ich habe die letzte Zigarette nachts um 12 geraucht. Wie viel hast du vorher geraucht? Ich habe vorher locker meine 30 Zigaretten pro Tag geraucht. Ja. Wie viele Jahre? Allerdings nicht so furchtbar lange. Es waren 5 Jahre, die ich geraucht habe. Aber ich habe insgesamt in diesen 5 Jahren sehr früh angefangen, dann sehr viel zu rauchen. Mhm. Und woher kam dann der Sinneswandel? Ja, also irgendwie, es war so vor 2 Jahren etwa, hat mir meine damalige Partnerin ein Buch geschenkt, Endlich Nichtraucher. Mhm. Und sie wollte mich dann immer zu einer Nichtraucherin machen. Mhm. Und ich habe dieses Buch dann auch pflichtbewusst gelesen und ich habe gedacht, so ist, ja, schön, nett, mhm, aber ich rauche trotzdem weiter. Mhm. Was ist denn die Quintessenz dieses Buches? Von dem Buch habe ich gehört, das hat sehr viel Furore gemacht. Ja, also ich muss sagen, also ich fand das Buch ziemlich schlecht. Ja. Es ist so, also dieser Typ, der das geschrieben hat, hat halt selber irgendwann aufgehört zu rauchen und macht jetzt auch Seminare dazu. Mhm. Und irgendwie erzählt er während der ganzen Zeit irgendwie immer nur dasselbe, mhm, was ja auch durchaus in Ordnung ist. Mhm. Nur er kommt irgendwie nicht zum Punkt. Mhm. Also ich habe so dieses Buch gelesen und habe gedacht, oh mein Gott, dann sag doch endlich, was du willst. Mhm. Aber irgendwie hat er es dann doch geschafft. Nee, oder? Er hat es nicht geschafft. Er hat es nicht geschafft. Also er hat es ja eben nicht geschafft, ja, weil da habe ich ja weiter geraucht. Ach so, genau. Und so dann war's. Gab es nämlich, also der Grund, warum ich aufgehört habe, ist eigentlich ein vollkommen kurioser, und zwar die Tabaksteuer. Ja, so kurios ist das nicht. Also ich habe irgendwann da eine Diskussion im Fernsehen gesehen, also mhm, da ging es dann halt Nichtraucher gegen Raucher. Ja. Und dort habe ich dann erfahren, dass auf jedem Päckchen Tabak 70% Steuern liegen. Ich meine, dass das hochbesteuert war, war mir immer klar. 70%? Aber das ist 70%, mhm, das fand ich irgendwie schon heftig, ne? Da hast du gedacht, ah, den steck ich nicht hin. Nee, dann habe ich erstmal einen Bleistift genommen und ein Stück Papier genommen. Mhm. Und dann habe ich erstmal ausgerechnet, so wie viel das dann so, ja, ich meine, pro Schachtel war ja irgendwie klar, halt, mhm, was 5 Mark, so 3,50 Mark, ne? Hast du mal ausgerechnet, wie viel du in den letzten Jahren, ja, da, wie viel? Also ich habe ausgerechnet, ich habe so im Schnitt jetzt mal gerechnet, eine Schachtel pro Tag. Mhm. Und da habe ich dann etwa 10.000 Mark verraucht. Ha, das ist ein super, ach, das ist nicht ein super Karibikurlaub. Das sind, ist heftig, das ist ein schöner gebrauchter Wagen. Ja, ein schöner gebrauchter Wagen. Und das hat dich überzeugt. Und da habe ich dann gedacht, so, das kann nicht wahr sein, 10.000 Mark für nichts und dann noch 7.000 Mark davon für gar nichts. Mhm. Nee, und dann habe ich gedacht, irgendwie, nee, das willst du jetzt nicht mehr. Und dann habe ich, wie gesagt, irgendwann, also ich habe immer so meinen Zigarettenvorrat dann einmal pro Woche gekauft. Mhm. Habe also dementsprechend jetzt irgendwie noch bei mir eine ganze Menge Zigaretten auch rumstehen. Ach, die stehen noch da rum? Die stehen noch bei mir rum. Und da denkst du nicht, naja, nun habe ich sie schon gekauft und dann kann ich sie auch aufrauchen? Nee. Das nicht? Nee, überhaupt nicht. Mhm. Und wenn also, du welche angeboten bekommst, nimmst du auch nicht, wenn du umsonst kriegst? Nö. Nee, auch nicht. Mhm. Also das war eigentlich so überhaupt echt nicht das Thema. Ne? Mhm. Ich habe auch irgendwann dann versucht, als ich das Buch gelesen habe, also mir wirklich dann eine Schachtel zu kaufen und die dann zu Ende zu rauchen, dann hatte ich keine mehr. Mhm. Aber das war es echt nicht. Jetzt also habe ich halt welche stehen. Ich kann ran, aber mhm, ich will es ja nicht. Ja, das ist gut. Und ich brauche es ja auch nicht. Also interessant, das funktioniert natürlich nicht bei jedem, dieses nee, Geldargument. Also, ne? Jeder muss seinen individuellen Weg finden. Mhm. Also ich denke mal, was ich kann, der eine kann wirklich aufhören von jetzt auf gleich mhm, und der andere reduziert halt erstmal. Und das hat ja körperlich keinen und psychisch keinen großen Problem bereitet? Also psychisch überhaupt nicht. Mhm. Also da hatte ich ehrlich gesagt wirklich ein bisschen Panik vor, ne? Mhm. So dass das wirklich so dermaßen aufs Gemüt schlägt, dass man unausstehlich wird. Mhm. Aber das war ich eigentlich überhaupt mhm, nicht. Also was so war, war wirklich so die ersten 3 Tage habe ich, ich bin morgens aufgewacht und ich hatte, mein Magen knurrte mhm, und ich bin abends ins Bett gegangen und mein Magen knurrte. Das war ein mhm, Gefühl wie Hunger. Mhm. Und dann dachte ich auch zuerst so, hä, das ist ja irgendwie ein bisschen merkwürdig und ein bisschen mhm, komisch. Du kannst ja jetzt nicht, nur weil du jetzt nicht mehr rauchst, so einen tierischen Hunger haben. Mhm. Und dann habe ich mich mit jemandem unterhalten, der halt auch aufgehört hatte, aber wieder angefangen hat. Mhm. Und die sagte dann auch so, ja, das hat sie auch gehabt. Und was macht man gegen diesen Hunger? Ja. Keine Pralinen essen, ne? Nee, also letztendlich, es hilft auch nichts. Also ich habe dann so den ersten Tag dann irgendwie vielleicht ein Äpfelchen recht viel gegessen. Mhm. Aber irgendwie hat's, also mir wurde eigentlich regelrecht schlecht davon. Ne? Mhm. Also wenn ich mir jetzt ein Brot gemacht habe oder sowas und das gegessen habe, dann habe ich mir wieder vorgegessen und gedacht, so, ja, nee, ekelig. Aber aus dieser Phase bist du jetzt wieder raus. Also das war 3 Tage. Das war 3 Tage. Mhm. Und danach rochen alle Raucher wahnsinnig gut. Ich kann euch Suchtmenschen ja überhaupt nicht nachvollziehen. Weil ich als ich ganz jung war, ich weiß nicht wie viele Jahre und immer wieder versucht habe, ans Rauchen zu kommen, aber es ist mir nicht gelungen. Ich habe gepafft, was das Zeug hielt, es ausprobiert, ne, weil ich das schick fand. Ich wollte gerne rauchen, ja, aber es hat mir keinen Spaß gemacht. Ich habe Zigaretten geraucht, Zigarren, Zigarillos und Pfeifen. Ich würde wahrscheinlich auch rauchen wie ein Schlot, wenn es mir Spaß machen würde. Und dann hätte ich das gleiche Problem jetzt wie ganz viele Raucher. Aber Gott sei Dank, dieser Kelch ist an mir vorbeigegangen. An dir ist er jetzt auch vorbeigegangen. Ja, Gott sei Dank. Das ist eine schöne Geschichte. Und vielleicht wirkt das bei dem einen oder anderen auch mit dem Geld. Ja, wer weiß. Also ich meine, ich glaube, man muss sich einfach nur irgendeinen Grund raussuchen. Ja, der muss aber überzeugend sein. Einfach auch wirklich wollen. Ja, das wollen. Ja, alles ist eine Frage der Disziplin. Ja, ich meine, das klingt immer so blöde. Und wenn man das gesagt kriegt, wo man raucht, dann sagt man, ah, toll, ich will das ja auch wirklich. Mhm. Aber man muss einfach wirklich sagen, nee, es ist jetzt echt Schicht. Danke für deinen Tipp und den Anruf. Okay. Tschüss, Petra. Okay. Tschüss. Tschüss. Dennis, wo ist er? Oder sie? Ja, hallo. Dennis, ne? 18. Ja. Ein Mann. Richtig. Grüß dich. Thema. Ja, mein Thema ist Gewalt. Ich habe gestern schon bei dir angerufen. Ja, gestern hatten wir eine heftige Sendung. Ja, war auch in der Warteschleife. Mhm. Ja, und eben ja. Gewalt gehört zu meinem Leben, hieß gestern genau, die Sendung. Richtig. Mhm. Und würdest du das bei dir so sagen? Ja, genau. Inwiefern? Und das Thema jetzt, ich bin jetzt schon seit 7,5 Monaten mit meiner Freundin zusammen. Mhm. Und ja, ab und zu kriege ich mehr Ausrutscher. Ausrutscher heißt, das bedeutet, ja, du schlägst sie? Ja. Mhm. Wann, was sind das für Situationen? Ja, seit einen Monat circa beschuldigt mich meine Freundin, dass ich, weil ich öfters mit meiner Kollegin unterwegs bin, und dann beschuldigt sie mich zum Beispiel, dass ich was mit ihr hätte. Hast du was mit ihr? Nö, gar nichts. Wir sind nur Freunde und... Warum bist du mit ihr unterwegs? Ja, weil es eine gute Kollegin ist. Warum bist du nicht mit deiner Freundin unterwegs? Ja, ist klar, aber ich denke mal ein bisschen Zeit mit seinem Freunden oder Freundinnen. Bist du alleine mit dieser Kollegin unterwegs? Ja, sicher. Mhm. Wir gehen Kaffee trinken. Mhm. Aber das ist jetzt nur so... Gut, also deine Freundin ist auf jeden Fall eifersüchtig. Genau. Was man natürlich vielleicht auch verstehen kann. Wie äußert sich die Eifersucht? Sagt sie das nur oder schmeißt du das Geschirr kaputt? Nein, das schon eher, dass sie mir das Geschirr kaputt schmeißt. Ja, was macht sie denn genau? Ja... Sie schmeißt das Geschirr kaputt. Ja, nee, das klar nicht. Auf jeden Fall, ja, was macht sie? Die flippt aus. Das ist, ich weiß nicht, wie man das. Ja, wie flippt sie denn aus? Schreit sie dich an? Oder? Ja, sie schreit, wird hysterisch. Mhm. Und ich weiß nicht. Ja, macht sie. Bitte. Ja, und dann, sie schreit, sie wird hysterisch, sie greift vielleicht auch zu dem einen oder anderen Gegenstand. Und was machst du dann? Nein, das wäre ja, sie schreit, flippt aus, kommt mit Sachen an, ich weiß nicht. Sie redet einfach nur, was sie da... Na gut, aber ich frage jetzt, was du machst. Ja, was ich flipp aus. Du flippst dann auch aus, du scheuerst ja die eine. Ja, aber wie? Aber wie? Ins Gesicht? Ins Gesicht, genau. Mhm. Wie oft kommt das vor jetzt in den letzten Wochen? Sagen wir mal, den letzten Monat? Ach, in diesem Monat oder im letzten Mittel waren es nur 3-4 Mal. Im Monat 3-4 Mal. Und ja, dann fliegt sie, vielleicht, ich weiß nicht, wie stark du gebaut bist. Ja, es geht was. Jetzt, und dann scheuerst du ihr eine volle Pulle ins Gesicht. Ja. Und sie fliegt so ein bisschen zurück. Ja, ja, ein paar Verletzungen sind aufgetreten schon, aber das Problem ist ja einfach nur, ich weiß nicht, in diesen Situationen, in diesen Momenten, wer ich überhaupt selber bin. Mhm. Ich denke immer, da bin ich ein anderer Mensch. Tut dir das leid hinterher? Ja, ich liebe sie. Weißt du, Dennis, ich höre solche Geschichten so oft hier und sitze dann immer fassungslos hier vor meinem Mikrofon und denke, wenn man einen Menschen liebt, du liebst deine Freundin, sagst du, ja. Kann man denn diesen Menschen schlagen oder so Gewalt antun? Ja, das, wie kann man das denn machen? Ja, das ist doch vollkommen durchgeknallt. Ja, aber wie, vielleicht in diesen Situationen bin ich ja nicht der, der ich bin. Hm, aber wir haben gerade schon mal über Disziplin geredet beim Rauchen. Dieses ist auch eine Frage der Disziplin, dass du das gar nicht so hochkochen lässt für dich selbst. Du hast doch, du dürftest doch eigentlich gar keine Achtung mehr vor dir selbst haben, wenn du sowas tust. Das ist das Ärmlichste, was man tun kann. In einer Liebesbeziehung sich zu schlagen. Den Menschen, den man vielleicht am liebsten hat auf der Welt, dem Leid anzutun. Das ist grauenhaft. Wenn deine Freundin so eifersüchtig ist, dann hör doch auf, geh doch nicht mehr mit der aus, mit dieser Bekannten. Ja, nimm doch ein bisschen Rücksicht auf sie. Ja, aber es geht ja jetzt nicht nur um die Bekannte von mir, es ist egal was. Also ich bin die, ach, das ist so, ich weiß nicht. Das Problem ist nur, ich würde mir wünschen, ehrlich, dass die Frau mich loslässt, weil ich lasse sie nicht los. Welche Frau? Ja, mein Mädchen. Wie, dass die dich loslässt? Du würdest dich gerne von ihr trennen? Ja, es wäre ja besser für sie. Aber du hast gerade gesagt, dass du sie so sehr, dass du sie sehr liebst. Das sage ich ja. Ich liebe sie. Ich verlasse sie nicht. Aber es wäre besser. Wenn ihr euch trennen würdet, meinst ja, du? Ja, richtig. Weil ich glaube, mit solchen Sachen komme ich einfach nicht klar. So, wenn du das so siehst, das wundert mich jetzt sehr, dann frage ich dich natürlich, warum trennst du dich dann nicht? Wenn du wirklich überzeugen bist, es geht nicht. Warum nicht? Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ja, was kannst du denn überhaupt? Bist du denn überhaupt gar nicht Herr deiner selbst? Du kannst nicht an dich halten und schlägst sie? Du kannst dich nicht trennen? Du sitzt da und sagst du, ich kann nicht? Richtig. Ja, ist doch schlimm. Du musst doch mal irgendeine Entscheidung treffen oder irgendwas so durchziehen, wie du es für richtig hältst. Wohnt ihr zusammen auch? Ja. Wie lange wohnt ihr zusammen? Seit circa 3 Monaten. Mhm. Vielleicht wäre es gar nicht so ganz falsch, Dennis, wenn ihr euch schon nicht richtig trennen könnt, dass ihr doch wieder auseinanderzieht, um das ein bisschen zu entspannen, das Ganze. Ginge das? Ja, klar. Wie alt ist denn deine Freundin? Sie ist 21. 21. Also geht das ja nicht weiter. Ihr verzahnt euch ja völlig ineinander. Also wenn die Trennung schon nicht möglich ist, dann zieht doch zumindest erstmal auseinander. Ja, aber das ist ja das alles. Ich weiß nicht, ich kann gar nicht ohne mehr. Ohne sie, oder? Das ist... Ich will es ja auch. Nein, ich will es ja auch gar nicht. Wir drehen uns ja sehr im Kreis, ne? Du sagst, ich kann das nicht, ich will es nicht, aber ich halte es für richtig und ich kann das nicht. Und was sagt sie denn zu der ganzen Geschichte so? Will sie denn mit dir zusammen sein, unbedingt? Ja, deswegen, das ist es ja. Das meine ich ja. Sie liebt mich. Mhm. Genauso wie ich sie liebe. Und das ist, glaube ich, das Problem einfach nur bei uns beiden. Nee, das Entscheidende ist jetzt, dass du für dich entscheiden musst, was will ich, Dennis? Und was halte ich für das Richtige? Und dann musst du das auch versuchen durchzuziehen. Aha. Und das ist das Problem, glaube ich, ne? Ja, denke ich mir. Würdest du denn bereit sein und deine Freundin, wenn ihr beide überhaupt nicht weiterkommt und euch dann zerfleischt und irgendwie im Kreis läuft, dass ihr mal zu einer Paarberatung gehen würdet, zu einer Beratungsstelle? Und wo gibt's das? Können wir dir gleich sagen. Weißt du, ist ein neutraler dritter Mensch, also wie ich jetzt, ist da und der unterhält sich mit euch beiden und der versucht dann als Neutraler zu vermitteln und eine Lösung zu finden. Wäre vielleicht nicht falsch, oder? Wäre eine gute Möglichkeit. Pass auf, wir rufen dich, leg auf, mein Psychologe, der Peter, ruft dich gleich nochmal an und vermittelt dir eine Adresse von einer Paarberatungsstelle in deiner Umgebung. Ja. Machen wir so? Ja, gut. Alles Gute, Dennis. Könnte ich noch ganz kurz eine Sache sagen? Na? Ich wollte nur eine Person küssen. Ah, gut. Das heißt, ist das Gesetz. Wie, das Gesetz? Ja, dann wissen die Leute schon. Das Gesetz. Was ist das denn für ein geheimnisvoller Code? Ja. Das ist... Klingt ja ganz dubios. Ja, das stimmt schon. Ist es was Schlimmes? Nein. Das Gesetz. Nur, das stimmt schon. Das sind 8 Best Friends. Na gut. Grüßen wir das Gesetz. Tschüss, Dennis. Ich bedanke mich. Wir rufen dich gleich nochmal an, ne? Ja, tschüss. Klar. Tschö. So, jetzt haben wir Jasmin in der Leitung. Genau, schönen guten Abend. 19 Jahre alt. Stimmt das? Ja, genau. Morgen. Dein heute Thema. Geworden. Gestern geworden. Ehrlich? Gerade du hast Geburtstag gehabt? Ja, genau. Darf ich dir herzlich zum Geburtstag nachträglich gratulieren? Ich danke dir. Alles Gute, ganz viel Glück. Dankeschön. Ganz viel Liebe. Also, mein Thema geht um Diebstahl. Ja. Wir wurden vor 3 Tagen erwischt. Wer? Wer ist wir? Ja, ich und meine Freundin. Ihr beiden also, habt geklaut. Genau, ja. Was habt ihr denn geklaut? Ja, Klamotten eigentlich und Unterwäsche. Wo? Wo? Ja. In einem Kaufhaus oder genau, was? Genau, genau. Wie viel? Wie viel? So über 600 Mark wären das schon gewesen. Zum ersten? Die haben dann die Etikette, die Preis. Mhm. Seid ihr erwischt worden irgendwie in der Kabine oder wie ist das passiert? Nee, das ist so passiert. Also wir waren schon oft da. Also ich habe schon Unmengen von Unterwäschen und Pullovers von da. Geklaut? Ja, genau. Und wir haben immer die Preis- und Sicherheitsetikette haben wir mal, also das haben wir dann mit dem Schlüssel gelockert und mit der Zange dann immer abgerissen. Und das haben wir dann immer in die Hosentasche gesteckt. Und das waren dann immer so 10, 20 waren auf jeden Fall drin von diesen Sicherheitsetiketten. Und denen ist das dann aufgefallen. Jetzt beim letzten Mal? Ja, schon immer. Also jedes Mal ist das denen aufgefallen, aber die wussten nicht, wer das ist. Ach so. Genau. Und vor 2 Tagen sollte das eigentlich das letzte Mal auch sein, weil wir wollten ein paar Sachen haben, wollten in Urlaub fahren. Auf jeden Fall danach, wir waren in dem ersten Kaufhaus, haben Sachen geholt, dann haben wir das im Schließfach reingetan und sind ins nächste Geschäft gegangen. Das ist aber eine Filiale, also ein Geschäft gewesen, also das gleiche Geschäft. Ja. Ja, und dann sind wir wieder in die Kabine gegangen, haben die gleiche Methode angewendet, danach sind wir rausgegangen. Ja, und dann kam so ein Security-Mann und meinte so, ja, bitte folgen. Ja, und dann sind wir nach oben gegangen, also in so ein Büro. Ja. Und das war auch noch ein Nichtraucherraum. Und wir sind Raucher, das war das Schlimmste. Wir mussten da bestimmt 1 Stunde sitzen. Wie schrecklich. Und, ja, das war auf jeden Fall schrecklich. Und ich kam mir wie in einem schlechten Al Pacino-Film vor. So, auf jeden Fall meinte der Mann, so der Security-Typ, also ja, wenn sie mir sagen, wo die anderen Sachen sind, dann passiert das ohne Polizei, ohne gar nichts. Ist so alles klar, habe ihm Schließfachschlüssel hingelegt. Er war ganz nervös, immer vor der Tür und er hat die Tür nie zugemacht. Und dann kam noch eine Frau, hat Personalien aufgenommen, dann kam so ein anderer Typ rein, ihm die ganzen Etikette, die Preise, alles mitgebracht, haben sie ausgerechnet. Wie ist das Ganze dann ausgegangen? Ja, dann kam die Polizei. Dann kam doch die Polizei. Ja, und da war ich kurz vor dem Sterben. Ja. Genau. Und jetzt habt ihr eine Anzeige am Hals? Ja, und das Schlimmste ist, die haben uns so, als ob wir, wie Schwerverbrecher haben die uns behandelt. Ehrlich, und dann habe ich... Du bist ganz entsetzt. Wie können die Leute mit mir so umgehen? Wo ich doch nur für 600 Mark was geklaut habe. Wir haben doch keinen umgebracht, wolltest du es gerade sagen, ne? Genau, wir haben ja keine Oma oder so ausgeraubt. Ja, aber Jasmin, trotzdem. Ja, ich meine. Ja, das ist... Dann kam die Polizei, dann meinten sie Hausdurchsuchung. Ich so, nein. Ja, mein Vater ist zu Hause, meine Mutter, was sollen die denken? Gab es eine Hausdurchsuchung? Ja, natürlich. Und was sagen deine Eltern jetzt? Ja, die wissen das zum Glück noch nicht. Ach so. Also wissen sie gar nicht. Du hast auf jeden Fall jetzt eine Anzeige am Hals. Ja, auf jeden Fall. Und da gibt es auch wahrscheinlich eine Gerichtsverhandlung. Ja, klar. Ja. Wie denkst du denn jetzt über alles? Wie ich denke, ich meine, es ist dumm gelaufen, war schade, also nicht gut, war nicht okay. Aber ich meine, was soll ich machen? Wie soll das denn weitergehen? Du wirst jetzt wie das weitergehen soll? Ja, die haben mich gefragt, die haben ja, das war 6 Stunden lang ging das irgendwann. Und dann musste ich in einem Raum mit so einer Polizistin, die hat sich Handschuhe angezogen, diese Wegwerfhandschuhe. Ich dachte, oh Gott, will sie mir jetzt ihr Finger irgendwo reinschieben oder so? Das war die Qual. Und die waren so unfreundlich. Und dann zeigt so ein Polizist, zeigt er so, der hat Weihnachtsgeschenk gekauft, guckt mich an und sagt, ehrlich erworben, sagt er zu mir. Fand ich voll unfreundlich. Also, jetzt wollen wir mal hier einen Punkt machen. Du beklagst dich, dass du da nicht behandelt worden bist wie im feinsten Hotel. Darum geht's gar nicht. Doch, ich mein, es geht. Nein, halt jetzt. Moment, ganz kurz, ich will nur den Satz zu Ende bringen. Ja. Ich meine, wie behandelt man dann jemanden, der Massenmorde begeht, wenn man so schon bei Diebstahl behandelt wird? Also, ich finde es völlig in Ordnung, wie man dich behandelt hat. Also, was? Ja, klar, ja. Ja. Ich kann Kritik einstecken. Ja, weil ihr habt nun mal Dreck am Stecken und dieses Argument zieht nicht. Natürlich ist es ehrenwert, dass ihr keine Oma bestohlen habt, aber man besteht auch kein Kaufhaus. Und dass man da nicht mit Samthandschuhen angefasst wird, finde ich völlig in Ordnung. Und ich hoffe auch, dass ihr dann eine deftige Strafe bekommt. Ja klar, das hoffe ich auch. Jetzt geht es aber darum, jetzt geht es aber darum, wie es weitergeht. Jetzt lass mich fragen. Kann ich denn davon ausgehen, dass wenn diese Sache jetzt abgewickelt ist, dass du oder ihr die Finger von solchen Sachen lasst? Ja klar. Weißt du, warum ich das sage? Wenn du nämlich mit dem Kleinkram jetzt schon so locker umgehst, ist der nächste Schritt nicht mehr weit und ihr dreht auch größere Sachen. Und dann hast du irgendwann... Oh nee, das glaube ich aber nicht. Ja. Also so viel Courage haben will auch wieder... Peu à peu. Und irgendwann hast du dein Leben versaut und kannst gar nicht mehr das machen, was du eigentlich gerne machen möchtest. Was machst du vom Beruf? Ja, das Schlimmste ist ja, wir haben uns ja an dem Tag auch noch von der Schule abgemeldet. Ach, ja, ja. Also nimmst du das sehr locker? Nee, was soll ich denn jetzt machen? Du sollst ein bisschen Reue zeigen, Mensch. Und du sollst sagen, scheiße. Ist Reue? Richtig. Warum soll ich denn jetzt Reue zeigen? Weil du etwas getan hast, was nicht in Ordnung ist. Ja, okay, ich finde das auch nicht in Ordnung. Du hast jemanden gestohlen. Du hast, wenn auch ein wohlhabendes Kaufhaus, aber du hast gestohlen. Das ist nicht in Ordnung. Alles klar. Ja, alles klar. Ja, ich meine, ja. So, du bist von der Schule, habt euch abgemeldet. Wie soll es denn weitergehen? Was willst du denn beruflich machen? Wie willst du deine Kohle verdienen? Ja, also im Moment habe ich noch so einen Nebenjob und ich werde mir jetzt eine Ausbildung suchen. Was willst du denn machen? Ich? Ja, mit wem rede ich denn? Bitte? Ja, klar, du. Ich würde jetzt gerne Sozialpädagogik machen. Als Ausbildung? Sozialpädagogik kann man als Ausbildung nicht machen, da musst du einen konkreten Berufswunsch haben. Nein, ich meine... Also, ja, ich möchte auf die Schule für Sozialpädagogik. Aha, auf eine Schule. Genau. Ja, und meine Ausbildung auch gleichzeitig machen. So, dann hoffe ich, dass das klappt. Danke. Und ich wünsche dir alles Gute. Danke. Und lass die langen Finger wieder schrumpfen. Alles klar. Tschüss, Jasmin. Ciao. Ciao. Wo sind die jungen Mädchen? Was haben wir denn hier? Jetzt haben wir noch eine Jasmin, die aber mit einem Y, glaube ich, geschrieben wird. Ja, genau. Na du, wie geht's? Na du bist 18 Jahre. Ja, genau. Und hast dich jetzt in tiefer Nacht hier an den Herrn Domian. Ja, dachte ich mir mal, rufe ich ihn mal an. Ja. Also mein Thema ist, wollen die Männer nur noch Sex haben? Ach, natürlich nicht. Nein, überhaupt nicht. Männer denken, es geht immer um die inneren Werte. So wie das Wort, genau. Und Männer wollen kuscheln und nett zu Frauen sein. Diesen ganzen ekelhaften Sex. Nur ganz selten, wenn es unbedingt sein muss. Das ist meine Antwort. Hast du andere Erfahrungen gemacht? Ja, also ich bin Jungfrau. Ja. Ich bin Moslem und ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Männer halt nur Sex wollen und sich gar nicht auf eine Beziehung einlassen wollen ohne Sex. Echt? Ja. Die fangen direkt an zu fummeln, wenn die dich kennenlernen? Ja, klar. Ja, nicht gleich am Anfang, nicht gleich am ersten Abend, aber dann kommt das so schon irgendwie raus nach dem ersten, zweiten Gespräch, so ja, wie ist denn das so bei dir? Und wenn man dann erklärt, dass man halt Jungfrau bleiben will, bis zur Ehe. Das ist bei dir definitiv so. Ja, eigentlich schon. Was soll ich machen? Du hast noch nie einen Jungen kennengelernt, der da auf ja, auch Rücksicht nimmt oder der... Ja, man lernt es zwar kennen, die sagen dann, ja, ich finde das gut und so und du bist ja vernünftig, aber dann sieht man, dass sie doch irgendwie was nicht mit einem starten wollen. Ist natürlich auf die Dauer auch ein bisschen hart, ne? Ja, ein bisschen. Wenn man dann nie ran darf, bis zur Ehe... Und dann muss man ja gleich heiraten und der Mann an sich will dann... Ja, das wollen sie ja auch nicht, ne? Nee, das will man ja auch gleich nicht. Aber willst du denn gleich immer den heiraten, den du dann kennengelernt hast? Nein, aber wenn ich den auch kennenlerne, dann soll er wenigstens mal, weiß nicht, das auch ein bisschen akzeptieren und nicht gleich immer so, ja, was ist denn jetzt, wo wollen wir denn und, ne? Hör mal, jetzt muss ich dich mal fragen, wie weit gehst du denn? Also den richtigen Sex möchtest du ja aufbewahren für die Ehe. Ja. Kann man denn mit dir knutschen? Ja, klar. Ach, so bin ich auch. Das ist ja schon mal klasse. Kann man mit dir auch kuscheln? Ja, kuscheln kann man auch. Kann man auch Petting machen? Nee, nicht so ganz. Aber so ein bisschen. Man darf schon mal nackt im Bett liegen mit dir? Nein. Nicht ganz. Aber im Bett liegen darf man schon mal mit dir? Ja, wenn die Möglichkeit besteht, ja. Und man darf dann nicht knutschen im Bett? Ja, das darf man auch. Ach, Jasmin, halt, ich glaube, du hast auch ein bisschen Pech gehabt bisher. Es gibt bisschen so, Pech gehabt? Ja. Ich habe so viele Typen kennengelernt und immer nur das Gleiche. Psyche so. Mhm. Ich weiß nicht, wie ich... Es gibt schon auch wirklich, jetzt ganz, ganz im Ernst, auch eine ganze Menge junge Männer, die da auch sehr rücksichtsvoll sind und sich auch auf so eine Ebene einlassen würden. Nicht so viele, aber die gibt's. Ja, nicht so viele. Wo sind sie? Zeig sie mir. Ja, zeigen kann ich sie dir nicht. Zeigen kann ich sie dir nicht. Ich kann nur hoffen und zum Ausdruck bringen, dass dir da jemand über den Weg läuft. Mehr kann ich dir nicht sagen. Oder vielleicht meldet sich ja jemand und sagt, die Jasmin hat eine so schöne Stimme. Die möchte, mit der möchte ich mal nackt im Bett, nicht ganz nackt im Bett liegen, aber ein bisschen knutschen. Ein netter junger Mann, das wäre schön. Und dann geben wir die Adresse an dich weiter. Sollen wir es so machen? Ja, das kann ich gerne machen. Tschüss, Jasmin. Okay, alles tschüss. Klar, tschüss. Tschüss. Conny. 22 Jahre alt. Ja. Wir haben schon mal gesprochen letzte Woche. Wir haben schon mal gesprochen? Ja. Nämlich? Das war ein anderes Thema. Es war am Donnerstag nachträglich zu dieser Schafe-Bräute-Sendung. Ja? Deswegen hast du dich noch heute gemeldet bei mir. Und zwar, ich bin so mehr oder weniger inspiriert worden durch unser Gespräch. Ich schreibe ziemlich viele Gedichte in letzter Zeit. Ja. Ja, und jetzt ist kaum noch Zeit, weil das geht nämlich eine Minute und acht Sekunden. Ja, schnell, dann du hast ein Gedicht geschrieben. Ja, und zwar habe ich mich beschäftigt damit mit Fans, die vielleicht ein bisschen aufdringlicher sind. Ja, bitte raus mit dem Gedicht. Okay. Da sitzt er also Nacht für Nacht und spricht mit dir am Telefon. Da bleibt das halbe Deutschland wach und lauscht. Naja, du kennst das schon. Der Jürgen wirkt stets frisch und munter, steht jedem bei mit Rat und Tat. Sein Publikum wird immer bunter, er ist beliebt in jeder Stadt. Oft setzt er sehr viel Weisheit ein, er ist auch mehr als tolerant, er kann jedoch auch härter sein, hat er was Unfaires erkannt. Vielleicht sitzt du gerade vorm TV und schwärmst für ihn, genau wie ich. Du denkst, ach, wär ich seine Frau, ach, Domian, ich liebe dich. Nur leider denkst du selten dran, wie schwer er es oft auch mit uns hat, wie er die Fassung halten kann, selbst er ist manchmal müd und matt. Er ist auch nur ein Mensch wie du, braucht manchmal Zeit für sich, der Mann, so gönn ihm doch ein wenig Ruhe, es kann nicht jeder an ihn ran. Sicher liebt er Komplimente, genießt es so berühmt zu sein, doch akzeptiert er deine Grenze, die du ihm klar machst auf der Line. Sei also auch zu ihm so fair, wir alle wollen ihm näher sein. Üb Akzeptanz, das bringt viel mehr, vielleicht mischt sich dann mal Zufall an. Conny, ich bin ganz gerührt. So ein schönes Gedicht. Dankeschön. So ja, ich war mir noch nicht mal sicher, ob das überhaupt das trifft, weil ich bin einfach nur mal so davon ausgegangen, wenn man berühmt ist. Ja, und du hast das so schön, es reimt sich ja und es hatte einen richtigen Rhythmus. Ja. Wenn meine Mitarbeiter mir doch auch mal so ein schönes Gedicht schreiben würden. Ich würde es dir gerne schicken. Ja, schick es mir bitte. Aber ich weiß nicht, ob das in dieser vielen Fanpost nicht irgendwie untergeht. Kann man das irgendwie markieren oder sowas? Markier, schreib ganz groß drauf Gedicht. Ganz groß drauf Gedicht. Gedicht, na, das machen jetzt vielleicht 1000 andere auch. Nein, aber die Post wird von meinem Redakteur, dem Wolfram Spielkowski, immer alle gelesen. Und er wird es dann auch weiterreichen an mich. Okay, ich wollte dir noch meinen richtigen Namen sagen. Ihr seid ja heute schon wieder nicht im Fernsehen. Ja. Und heute ist es ja nicht so schlimm. Ich heiße Romy. Also wie die Romy Schneider? Ja, hey. Wie schön. Ja. Also ich danke dir sehr herzlich für das schöne Gedicht. Ja. Alles Gute, alles Liebe. Ja, vielen Dank. Und wenn ich dann noch schwarz auf weiß vor mir liegen habe, nehme ich es mit nach Hause und werde ab und zu drin lesen. Ja, soll ich noch ein Foto mitschicken oder werde ich? Gerne, immer, ja. Weil ich mich ja letztes Mal beschrieben habe, naja, vielleicht ist es nicht so toll, wie du denkst. Schick mal ein Foto mit. Okay, ich bin immer ganz interessiert daran, wie ihr alle ausseht. Okay. Tschüss, Conny. Ja, tschüss. Ach, so ein schöner Schluss der Sendung. Jetzt kann ich ja ganz beschwingt nach Hause gehen, wenn einem so viel Liebes widerfährt. Also, in der Technik war Markus Liebetanz. Morgen sind wir wieder da, wieder mit einer offenen Sendung hier im Radio. Pünktlich, wie sich das gehört, um 1 Uhr. Und im Fernsehen sind wir unpünktlich, wie sich das nicht gehört, um 1.20 Uhr. Jetzt wünsche ich euch eine schöne Nacht und sage bye bye, bis morgen. Ciao.